Freut euch, klatscht in die Hände, alle Völker, lobt Gott mit lauten Jubelrufen, denn der Herr ist der Höchste, ein großer König über die ganze Welt. Alle müssen vor ihm erzittern, Gott der Herr ist auf seinen Thron gestiegen, bekleidet von Trompeten und Jubelgeschrei seines Volkes. Singt zu Gottes Ehre, singt zur Ehre unseres Königs. Gott ist König über die ganze Welt. Singt ihm ein neues Lied. Die Mächtigen der Erde versammeln sich mit dem Volk, das es dem Gott Abrahams bekennt. Denn der Herr ist mächtiger als alle Könige. Er allein ist hoch erhaben. You search me to the night. I praise the Lord. You are my best friend.